Let's pray. Lasst uns beten. Lord Jesus, I pray tonight that you would bless these words. Herr Jesus, ich bete, dass du heute Abend diese Worte segnest. In the same way you blessed them this morning. Genauso wie du sie heute Morgen gesegnet hast. Thank you for each one here tonight. Danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. A high impact church. Eine Gemeinde mit großer Wirkung. Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Epheser 4, Vers 11 und 12. That God gave some as apostles. Gott hat einige als Apostel, some as prophets, gegeben, einige als Propheten, some as evangelists, einige als Evangelisten, some as prophets and some as teachers, some as pastors and teachers. Manche als Pastoren und manche als Lehrer. And he gave them to equip the church. Und er hat sie zur Verfügung gestellt, damit sie die Gemeinde aufbauen. So that the church could minister the work of the ministry. Damit die Gemeinde den Dienst tun kann. And that's a high impact church. Und das ist eine Gemeinde mit einer großen Wirkung. When every single one of us recognize that each of us are a minister. Wenn jeder von uns erkennt, dass wir einen Dienst haben. We talked about apostles in the strictest sense of the word. Wir haben über Apostel gesprochen im allerengsten Sinne. And then we talked about apostles in the broadest sense of the word. Und dann haben wir über Apostel gesprochen im weitesten Sinne. So it's from Peter and Paul to us. Also von Petrus und Paulus zu uns. That each of us are a special messenger to our home, to our job. Also jeder von uns ist ein besonderer Botschafter bei uns zu Hause oder in unserer Arbeit. We should look at ourselves as the Apostle Peter to somebody. Bis zu einem gewissen Grad sollten wir uns selbst wie der Apostel Petrus sich selbst betrachten. People will look up to you as the light of the world in your situation. Die Menschen werden auf dich schauen als das Licht der Welt in der Situation, in der du dich gerade befindest. And prophets in the strictest sense. Und Propheten im engsten Sinne, like Agabus, so wie Agabus, to the broadest sense, like you and me. Und im weitesten Sinne, so wie du und ich. Where each of us are called by God to speak a word in the moment from the Holy Spirit. Jeder von uns berufen ist, in einem bestimmten Moment ein Wort zu sprechen vom and Heiligen God Geist. Wants to use every one of us. Und dass Gott jeden einzelnen von uns verwenden will. He wants to speak through us. Er will durch uns sprechen. And tonight we'll talk about evangelists. Und heute reden wir über Evangelisten. Now, apostles and prophets in the strictest sense, Apostel und Propheten im engsten Sinne, were the foundation of the church. Waren das Fundament der Gemeinde. Ephesians 2:20. Epheser 2:20. And in the strictest sense, we don't have them. Und im engsten Sinne haben wir die nicht mehr. We don't have people who speak and it becomes scripture. Wir haben keine Menschen, die aussprechen und das wird in die Bibel aufgenommen. We do have apostles and prophets in a strict sense. Wir haben Apostel und Propheten im engen Sinne. We have people who are called to bring to establish the work of God in the world. Es gibt Menschen, die dazu da sind, das Werk Gottes in der Welt zu etablieren. But evangelists we do have in the strictest sense. Aber es gibt Evangelisten im engsten Sinne. The Billy Sundays and the Billy Grahams and also Billy Grahams und Billy Sundays. George Whitfield and George Whitfield. People and D.L. Moody, people like this. And D.L. Moody, you know. And in the broadest sense of the word, und im weitesten Sinne des Wortes, every single one of us are called to share Jesus with people. Im weitesten Sinne ist jeder dazu aufgefordert, Jesus mitzuteilen oder anderen Leuten. So we have evangelists in the strictest sense. Wir haben Evangelisten im engsten Sinne. People who have given their whole life to bring the gospel of Jesus Christ into the world. Menschen, die ihr ganzes Leben hingeben, um das Evangelium in die Welt hinauszubringen. And evangelists in a strict sense. Und Evangelisten im engen Sinne. People who have a gift. Menschen, die eine Gabe haben. To evangelize. Zu evangelisieren. Chip Ingram said that he recognized 10% of his churches were evangelists. Chip Ingram hat gesagt, dass 10% seiner Gemeinden Evangelisten sind. And I can agree with that. I see the same thing here. Und ich sehe hier genau dasselbe. The girls that work up in our office, they have a gift of evangelism. Die Frauen, die bei uns im Büro arbeiten, die haben diese Gabe der Evangelisation. People like Georgian, people like Gerald Huderbusch, they're evangelists. Also Menschen wie der George oder Gerhard Huderbusch, die sind einfach Evangelisten. And a lot others that I have time to mention. Und viele andere, die ich vielleicht jetzt nicht erwähne. I am not an evangelist. Ich bin kein Evangelist. Corky Davey, who is an evangelist, Corky David, der wirklich ein Evangelist ist, in the strictest sense of the word, im engsten Sinne des Wortes, who's been an evangelist 35 years to the nations, der schon 35 Jahre lang ein Evangelist he will be preaching here in July. Er wird hier herkommen im Juli und predigen. And he said to me, Rob, you are an evangelist. Und er hat zu mir gesagt, Rob, du bist ein Evangelist. I said, Corky, you are a pastor. Und ich habe zu ihm gesagt, Corky, du bist ein Pastor. And he said, Rob, I think you're right. Und er hat dann gesagt, Rob, ich glaube, du hast recht. You know why he thought I was an evangelist? Wisst ihr, warum er geglaubt hat, dass ich ein Evangelist bin? Because I do the work of one. Weil ich einfach die Arbeit von einem mache. 2 Timothy chapter 4, verse 2 or 3. 2 Timotheus 4, verse 3 oder verse 3. Vers 3. Do the work of an evangelist. Also mach die Arbeit eines Evangelisten. Timothy, you are not an evangelist, but do the work of one. Timotheus, du bist kein Evangelist, aber mach einfach die Arbeit von einem. I do the work of one. Ich mache die Arbeit von einem. I have shared Christ with hundreds and hundreds of people in the last 31 years. In den letzten 31 Jahren habe ich schon Hunderten und Aberhunderten von Menschen von Jesus Christus erzählt, aber ich bin kein Evangelist. I'm just convinced of something I want you to read here in Luke chapter 15. Ich bin davon etwas überzeugt, was ich euch gern vorlesen würde in Lukas 15. Starting with verse 1. Wir fangen bei Vers 1 an. Now the tax collectors and sinners were gathering around to hear Jesus. Es nahten aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. And the Pharisees and the teachers of the law muttered. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten. This man welcomes sinners and eats with them. Und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Then Jesus told them this parable. Er sagte aber ihnen dieses Gleichnis und sprach. Suppose one of you had 100 sheep and loses one of them. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert? Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep? Nicht die 99 in der Wüste lässt und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet? Until he finds it. Also bis er es findet. And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich freudig auf die Schultern und geht nach Hause. Then he calls his friends and neighbors together and says. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht: Rejoice with me. Freut euch mit mir. I have found my lost sheep. Denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. And here it is. Und da kommt's jetzt. I tell you that in the same way there will be rejoicing in heaven over one sinner who repents. So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. There'll be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who do not need repentance. Also es wird mehr Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Think of that tonight. Stellt euch das mal vor heute. It tells us what's on God's mind. Er erzählt uns hier, was Gott beschäftigt. It tells us what God values. Es sagt uns, was Gott wertschätzt. And what he's focused on. Und worauf er sich fokussiert. He's focused on lost people. Also Gott ist fokussiert auf verlorene Menschen. Because he loves them so much. Weil er sie so sehr liebt. That he would send his son to the cross. Dass er seinen Sohn zum Kreuz sandte. For God so loved the world. Weil Gott so sehr die Welt geliebt that hat. That he gave his only begotten son. Dass er seinen eingeborenen Sohn hingab. I have a question tonight. Und ich habe eine Frage an euch. Maybe two questions. Vielleicht zwei sogar. If this is true, wenn das wahr ist, and if heaven rejoices every time someone turns to Jesus, also wenn das stimmt und Freude im Himmel ist, wenn einer zu Jesus umkehrt, what kind of a church should we be? Welche Art von Gemeinde sollten wir dann sein? Second question. Die zweite Frage. Maybe I'll save the second question. Oder vielleicht hebe ich mir die Frage auf. Okay, I'll ask you the second question. Und ich frage sie doch. When was the last time? Wann war das letzte Mal? You shared Jesus with somebody. Dass du jemanden von Jesus erzählt hast. And no condemnation. Und das soll keine Verdammung sein. Just ask yourself, when was the last time? Frag dich nur selbst, wann war das letzte Mal? That you told someone who didn't know Christ. Wann hast du das letzte Mal jemanden, der Jesus Christus nicht kennt, von Jesus erzählt? The gospel. Also wem hast du das Evangelium gehört? Now one thing about sharing Christ is it can be discouraging in a couple of ways. Also das eine ist, es kann sehr entmutigend sein, jemanden von Jesus zu erzählen. It seems so hopeless because there's so many unsaved people. Es scheint so hoffnungslos, weil es so viele unerrettete Menschen gibt. And secondly, there's the rejection factor. Und zweitens ist dieser Ablehnungsfaktor. What are they going to think? They're going to think I'm some weirdo from some sect or something. Also was werden die von mir denken? Denken die, ich bin irgendwie komisch oder glauben die, ich bin in einer Sekte? Listen to these statistics that I wrote out today. Und ich würde euch gerne diese Statistiken vorlesen, die ich heute abgeschrieben habe. If each one of us led one soul to Christ, wenn jeder von uns eine Seele zu Christus führt, this year, dieses Jahr, and we taught that person to lead a soul to Christ the next year. Und wenn wir dieser Person beibringen oder halt erzählen, dass sie auch eine Seele für Jesus gewinnen soll im nächsten Jahr. And we never win, we never won another soul to Christ. That was it, just one. Und das war's. Also wir bringen echt nur eine Seele zu Christus. In 20 years. In 20 Jahren. We would have led 6,000 people to Christ. In 20 Jahren würden wir 6,000 Menschen zu Christus führen. And you only led one to Christ. Und du hast nur einen davon zu Jesus geführt. Now watch this. Und jetzt. What if, was wäre, wenn, this year you led one person to Christ, wenn du dieses Jahr eine Person zu Christus führst, and next year you led one more person to Christ, und im Jahr darauf leitest du noch eine, führst du noch eine Person zu Christus, and that's the only people you ever led to Christ in your life. Das sind die einzigen zwei Personen, die du je zu Christus geführt hast in deinem ganzen Leben. But those people did the same thing. Aber diese zwei Leute machen genau dasselbe. In 20 years. In 20 Jahren. We would lead 4 million people to Christ. In 20 Jahren hätten wir dann 4 Millionen Menschen zu Christus geführt. Twice the size of Vienna. Also zweimal so groß wie Wien. Is that so unreachable? Ist das so unerreichbar? I think I led somewhere between 10 to 20 people to Christ in the first 2 years I was saved. Also in den ersten 2 Jahren, als ich errettet wurde, habe ich ca. 10 bis 20 Menschen zu Christus geführt. My mother, my brother, my cousin. Meine Mutter, mein Bruder, mein Cousin. Cousin Eddie is he's like this evangelist. My cousin Eddie. Also mein Cousin Eddie ist so eine Art Evangelist. He's a truck driver. He drives across the United States all the time. Er ist so ein Lastwagenfahrer und er fährt immer quer durch die Staaten. I talked to him not long ago. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit ihm gesprochen. Robert, I still remember when we got on our knees in your bedroom and you led me to Christ. Und er sagt, Rob, ich erinnere mich immer noch daran, wie wir in deinem Schlafzimmer auf die Knie gegangen sind und du mich zu Jesus geführt hast. Watch these figures. Und schaut jetzt da auf. These figures, these numbers. Diese Nummern, ja. This is not possible, but if we did this. Das ist jetzt nicht möglich, aber wenn wir das machen würden. If each of us led one person to Christ each year for the next 20 years. Wenn jeder von uns jedes Jahr eine Person zu Jesus führen würde. And in those 20 years the person we led to Christ led one person to Christ in the remaining years of the 20. Und die Person, die wir zu Jesus führen, leitet in den nächsten Jahren ebenfalls immer eine Person zu Christus. And each person they led to Christ and so on and so forth. Und so weiter und so fort. We would lead 160 million people to Christ in 20 years. Würden wir in 20 Jahren 160 Millionen Menschen zu Christus führen? Our church. Unsere Gemeinde. And that is not so unrealistic. Und das ist gar nicht mal so unrealistisch. Especially leading one person to Christ this year and one next year and that's it. Vor allem das halt dieses Jahr eine Person zu Jesus zu führen und im nächsten Jahr noch eine. The difficult thing is that we fear. Das Schwierige ist, dass wir Angst haben. Because we've tried it and we've been rejected. Weil wir es schon probiert haben und wir wurden abgelehnt. Last night I was studying for tonight. Letzte Nacht habe ich gelesen und für die Botschaft von heute. And I decided I would go for a walk. Und ich habe mich dazu entschlossen, spazieren zu gehen. Now, the day before I had gone to the park with Cody. Ein Tag davor bin ich zum Park gegangen mit Cody. And I sat with a guy on a bench. Und ich bin mit einem Mann auf der Bank gesessen. And I thought to myself, share Christ with this guy. Und ich habe mir selbst gesagt, erzähl ihm von Jesus. And I could not figure out how to start. I was lost. Und ich wusste nicht, wie ich beginnen sollte. Ich war echt verloren. So we talked and I left. Also haben wir einfach noch so geredet und ich bin gegangen. And then I saw another guy that I had shared Christ with about 6 months ago. Und dann habe ich einen anderen Mann gesehen, dem ich schon vor 6 Monaten von Jesus erzählt habe. And we walked by each other. Und wir sind aneinander vorbeigegangen. And again, like nothing came out of my mouth. Und schon wieder, es kam nichts aus meinem Mund raus. I thought, what is wrong with me? Und ich dachte, was ist falsch mit mir? Last night we went out again, Cody and I. Und letzte Nacht bin ich wieder mit Cody rausgegangen. It was almost midnight. Es war schon fast Mitternacht. And there's this guy sitting in the dark on a bench. Und da war dieser Mann im Dunkeln, der auf einer Bank saß. And there's a street light there, so it's a little bit of light. Und da war eine Laterne, eine Straßenlaterne, und da gab es immer ein bisschen Licht. And Cody runs up behind him. Und Cody rennt zu dem hin. And the guy jumps up and screams. Und dieser Mann springt auf und schreit. And he says, I thought it was a Wildschwein. Und er hat gesagt, ich glaube, das war ein Wildschwein. So we just laughed. Und so sind wir dann gegangen. And then so I walked for 20 minutes. Ich bin 20 Minuten spazieren gegangen. And then I came back. Ich bin zurückgegangen. He was still there. Und da war er immer noch. And I said to the Lord. Und ich habe zum Herrn gesagt, do you want me to share your love with this guy? Willst du, dass ich ihm von deiner Liebe erzähle? I want you to turn to John 14, John 4 as I talk. Und ich bitte euch, dass ihr zu Johannes 4 schlagt, wenn ich jetzt rede. And I said, okay, I make you a deal. I'll walk over to him. Und ich habe zu Gott gesagt, okay, ich mache den Vorschlag. Ich gehe zu ihm hin. And I will be available. Und ich bin bereit. But getting in the door is so hard. You have to help me. Aber irgendwie zur Tür reinzukommen ist so schwer. Du musst mir irgendwie helfen. And these are a few principles I want to bring out right away. Und da gibt's immer ein paar Regeln, die ich euch gerne erzählen würde. Be available to God. Erstens, sei bereit für Gott. Stell dich ihm zur Verfügung. To be available to God every day to share Christ with someone is the most rich life that we can live. Steh Gott zur Verfügung, weil jemanden von Jesus zu erzählen ist das erfüllendste Leben, was wir haben können. We just have to ask him. Und wir müssen Gott Lord, bitten. I'm available. Oder ihn fragen und sagen, Herr, ich bin bereit. Help me. Hilf mir. Get in the door. Schau, dass du die Tür öffnest. This is such a big point. Help me get in the door. Also hilf mir, dass ich da irgendwie den Anfang machen kann. And that means help me somehow start a conversation about God or religion or Christianity, something. Hilf mir, dass ich irgendwie ein Gespräch anfangen kann über Gott, Religion. So we sit down. I sit down next to this guy. Und ich habe mich neben diesen Mann hingesetzt. And we start talking. He's got some animals and Cody can smell them on him. Also, he's got these ferrets, You know what a ferret is? Also some kind of an animal. Rettchen, genau. Und Cody hat and Cody's gerochen. Flipping out because he can smell. He's like, ah! Und Cody ist so richtig ausgetickt. So we start talking. Und wir haben angefangen zum Reden. And this guy says, you know, I'm just sitting here because I had a fight with my girlfriend. Und dieser Mann sitzt hier und sagt, ja, ich habe gerade einen Streit mit meiner Freundin gehabt. And I said, well, I'm a pastor and I counsel marriage. Und ich habe gesagt, ich bin Pastor und manchmal bin ich so ein Eheseminarleiter oder berate Ehepaare. This is absolutely important right here. Und das ist sehr wichtig. To get in the door as quickly as you can. Dass du so schnell du kannst da zur Tür reinkommst. And you see this in John chapter 4 with Jesus and the woman at the well. Und du siehst das in Johannes 4, wo Jesus mit der Frau am Brunnen redet. He meets this woman. Er trifft diese Frau. And then he just says this thing. He just says, und dann sagt er einfach, would you give me a drink? Kannst du mir was zum Trinken geben? Jesus has a strategy. Also Jesus hat eine Strategie. Remember, he said, be wise as a serpent, be as meek as a dove. Also sei so schlau wie eine Schlange und so sanftmütig wie eine Taube. And this is how we need to be. Und so sollten wir auch sein. We need to be wise in the way that we direct the conversation to the love of God. Wir müssen eben schlau sein, wie wir das Gespräch zur Liebe Gottes hinführen. And the issue of sin. Und dem Thema der Sünde. And we need to be so meek. Und wir müssen so sanftmütig sein. That we disarm these people. Dass wir diese Menschen entwaffnen. From reacting. Also davon, dass sie irgendwie jetzt harsch reagieren. Not from thinking. Nicht davon, dass sie anfangen zum Denken, aber from reacting. Just von diesem Reagieren. To be meek. Einfach sanftmütig zu sein. And this is what Jesus does. Und genau das macht Jesus. And then she says, I'm a Samaritan woman, why are you talking to me? Und sie sagt dann eben, hey, ich bin eine samaritische Frau, warum redest du mit mir? Now he sets himself up and he just goes right for the door. Also er baut sich da auf und geht direkt durch die Tür. If you knew the gift of God and who it is who asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer da ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. He's in the door. Und er ist schon in der Tür drinnen. And this is what happened last night. Und das ist gestern Abend auch passiert. I said, well, I'm a pastor. I counsel marriage. Also ich habe gesagt, ich bin Pastor und ich berate Ehepaare. And he says, oh, really? Und er sagt, wirklich? What kind of a church? Welche Art von Gemeinde ist das? I said, well, like a non-traditional Protestant church. Ja, so eine nicht traditionelle protestantische Gemeinde. So interesting. And I so thought, I'm in the door. Und ich habe mir gedacht, wow, ich bin drinnen. Ich Thank bin you, in der Lord. Tür. This is going to be fun from here on in. Danke, Herr. I'm jetzt wird's lustig. I'm having a conversation with someone I don't know. Ich habe mit jemandem, den ich nicht kenne, eine Konversation. And I'm in the door. Und ich bin schon in der Tür drinnen. Now I just have to enjoy myself inside this house here. Und jetzt also muss ich mich nur wohlfühlen in diesem Haus. And so you let him talk. Und dann lass du ihn einfach sprechen. So I let this guy talk about how much he doesn't like the religion that he's a part of. Und manchmal sind solche Typen eben darum, wie sie ungern, also wie sehr sie diese Religion, System nicht mögen. Why he doesn't go to church anymore. Warum er nicht mehr in die Kirche geht. I let him talk a little bit. Und lass ihn einfach aussprechen. And then with wisdom you direct him with another question. Und dann mit Weisheit dirigierst du ihn, indem du ihm eine Frage listen stellst. Listen and then du hörst zu. He feels comfortable, he feels disarmed. Also er fühlt sich wohl und er ist dann He's talking, I'm listening. Er redet, ich höre zu. And then I said to him, can I just ask you a question? Kann ich dir eine Frage stellen? If you die tonight, where would you go? Wenn du heute Abend stirbst, wo gehst du hin? He started talking again and talking again. Und er hat wieder angefangen zum Reden. He's like, well, I don't know, I could go there, I could go here, and he's talking again and talking again. Und dorthin gehen und And we're getting closer and closer. Und wir kommen immer näher zusammen. And then I just stopped him again. Und dann habe ich ihn wieder also gestoppt. I said, let me ask you one more question. Kann ich dir noch eine Frage stellen? What would you say? Was würdest du sagen? If I told you. Wenn ich dir sage, that God loves you. Dass Gott dich liebt. I said, what's your name? Ich habe ihn gefragt, wie er heißt. He says, Michael. Er sagt, Michael. I said, Michael, God loves you. Und ich sage, Michael, Gott liebt dich. The man is dying of cancer. Dieser Mann, also stirbt an Krebs. He's 45 years old. Er ist 45 Jahre alt. Tomorrow he goes to the hospital and they will tell him how bad it is. Und morgen, also heute geht er ins Krankenhaus. Morgen und die Ärzte erzählen ihm dann, wie es um ihn steht. He can't hardly go to the bathroom anymore. Er kann kaum mehr aufs Klo gehen. He's so filled with cancer. Er ist so überfüllt mit Krebs. And then he said to me, und dann sagt er zu mir, no one in my life has ever said these things to me. Und er hat gesagt, niemand in meinem ganzen Leben hat mir je sowas erzählt. And then he said these words, und dann hat er folgende Worte gesagt. Why would God be interested in me? Warum interessiert sich Gott für mich? After I ignored him for 45 years. Nachdem ich ihn 45 Jahre lang ignoriert habe. Now watch. First it was that there is no God. Also zuerst ging es darum, es gibt keinen Gott. And now it's like, why should he love me after I ignored him? Und dann heißt es auf einmal, warum sollte er mich lieben, nachdem ich ihn ignoriert habe? Wow, I thought you didn't believe in him. Now you talk as though he's a person. Und zuerst hat er nicht an ihn geglaubt und auf einmal redet er von ihm, als ob er eine reale Person ist. People talk from their mind. Und die Menschen sprechen aus ihrem Verstand heraus. And if we disarm them, they will speak from their heart. Und wenn wir sie entwaffnen, dann sprechen sie von ihrem Herzen. There is no one without excuse. Und da gibt es keinen, der keine Entschuldigung hat. And I said to him, und ich habe ihm gesagt, before we go, Michael, I want to put my hands on you and I want to pray for you. Und ich habe gesagt, bevor ich jetzt gehe, will ich gerne noch meine Hand auf dich drauflegen und für dich beten. I said, because Jesus healed these kinds of people. Weil ich gesagt habe, Jesus hat diese Art von Menschen geheilt. And I told them some stories about the way Jesus healed. Und ich habe ihm so eben diese Ereignisse erzählt, wie Jesus geheilt hat. Creating faith in him. Und habe Glauben in ihm produziert. And then we prayed. Und dann haben wir gebetet. And I prayed about one minute. Und ich habe vielleicht für eine Minute nur gebetet. I prayed that God would heal him. Ich habe dafür gebetet, dass Gott ihn heilen And when we opened our eyes, und als wir unsere Augen geöffnet there was haben, such a presence of God, da war so eine Gegenwart Gottes. It was undeniable. Und es war unverleugbar. And I thought to myself, this is the greatest thing I could ever experience on planet Earth. Und ich habe mir zu mir selbst gedacht, eben, das ist das Großartigste, was ich je auf der Erde erfahren kann. Why is it so difficult? Warum ist das so schwierig? Why? So, warum ist das so schwierig? When he got up, als er aufgestanden ist, he said, I have to go, my wife is waiting. Hat er gesagt, ich muss gehen, weil meine Frau wartet auf mich. Now it's his wife, first it was his girlfriend. Also zuerst war seine Freundin, jetzt ist es seine Ehefrau. Like he recognizes what it should be, right? So als ob er jetzt gerade erkennt, was you don't es sein have sollte. To talk about sin. Du brauchst nicht über Sünde sprechen. They know they're sinners, sie wissen, dass sie Sünder sind. But you bring it to the sin issue. Aber du führst sie hin zu diesem Sündenproblem. You don't debate with them. Du debattierst nicht mit you ihnen. Don't condemn them. Du verdammst sie nicht. People know they're sinners. Die Menschen wissen, dass sie We Sünder just have sind. To address what Jesus did with the sin. Wir müssen nur aufzeigen, was Jesus mit der Sünde gemacht hat. And we stood up, it was about 12:30 at night. So circa halb eins in der Nacht. And he said, "Thank you, my friend." Wir sind aufgestanden und er gesagt, "Danke, mein Freund." And I thought, wow, Jesus was the friend of sinners. Und ich habe mir gedacht, wow, Jesus war der Freund der Sünder. This guy just called me his friend. Und dieser Mann hat mich gerade seinen Freund genannt. And then I said to him, when will I see you again? Do you come here this late at night? Und ich habe ihn gefragt, wann werde ich dich wiedersehen? Kommst du hier immer so spät am Abend her? He says, no, I never come here this late at night. Und er sagt, nein, ich bin normalerweise nie hier so spät draußen. I only came because I had a fight with my wife. Und er hat gesagt, ich bin nur hier draußen, weil ich einen Streit mit meiner Frau hatte. And then as we were walking away, und dann, wie wir weggegangen sind, I said, maybe it was God. Habe ich gesagt, vielleicht war es Gott. And he said, maybe you're right. Und er sagte, vielleicht hast du recht. And I thought, how many of these kind of situations have I passed up? Und ich habe mich gefragt, wie viel von diesen Situationen habe ich verpasst? Because I did not make myself available. Weil ich mich selbst nicht bereit gehalten I didn't habe. Ask God, ich habe Gott nicht mal gefragt. God, do you want me to speak to anybody in this park today? Dass ich frage, Gott, willst du, dass ich zu irgendjemandem in diesem Park spreche? I mean, it's humanly impossible to get in the door, but you could help me. Ich meine, menschlich gesehen ist es unmöglich, zur Tür reinzukommen, aber du kannst mir helfen. So I'm available. Damit ich also ich bin verfügbar. To speak to my heart. Sprich zu meinem Herzen. And help me in the door. Und hilf mir zur Tür rein. A very easy way for anyone in the church to do it. Und das ist eine sehr einfache Art, wie es jeder in der Gemeinde macht. Hi, how you doing? It's a great day today. Hey, wie geht's dir? Schöner Tag heute. Oh yeah, it's wonderful. Ja, es ist wunderbar. Are you from Vienna? Bist du von Wien? Yeah, me too. Ja, ich auch. What do you do? Was machst du? Well, the guy might say I'm a doctor. Der sagt vielleicht, ich bin Arzt. Oh, what do you do? Was machst du? I work at the bakery. Ich arbeite bei der Bäckerei. And on the weekends, I'm involved with this awesome church. Und am Wochenende bin ich in dieser unglaublichen Gemeinde involviert. Just blurt it out. Just blurt something out. Put some meat out there. Und schmeiß einfach so einen Köder da raus. Throw something to the fish. See if he bites. Wirf ihm was vor und schau nach, ob er anbeißt. Yeah, I go to this awesome church. Ja, ich gehe in diese Gemeinde. If he doesn't, if he ignores it, then just go on. Just forget it. Wenn er es ignoriert, dann mach einfach normal weiter und yeah, it is a nice day. Ja, es ist ein schöner Tag. Have a nice day. Ja, ich wünsche noch But einen schönen who Tag. Knows? They might say, what do you mean an awesome church? I don't know of any awesome church. Und vielleicht fragt er, hey, was meinst du mit einer unglaublichen Gemeinde? Ich kenne keine unglaubliche Gemeinde. Ist es eine Sekte? It's not a sect. Nein, es ist keine what Sekte. Church do you go to? Welche Gemeinde Get besuchst du? Get them talking. Lass sie sprechen. Get them talking. Don't do the talking. Let them talk. Also führ nicht du das Gespräch, sondern lass sie sprechen. When they do the talking, you disarm them. Wenn du sie sprechen lässt, dann kannst du sie entwaffnen. They feel comfortable. Wow, this person is listening. Und du fühlst dich wohl, weil diese, aber weil du der Person zuhörst. Don't, but don't let them just go on and talk about. Just at some point, bring in a question like Jesus would do. Aber lass sie nicht die ganze Zeit weitersprechen, sondern irgendwann stell ihnen eine Frage, so wie Jesus das well, getan hat. It's also interesting. I understand. You don't like your church. Just have a question for you. Ja, das ist. Ich verstehe, warum du die Gemeinde nicht magst, aber ich habe eine Frage an dich. If you die tonight, where would you go? Wo gehst du hin, wenn du heute Abend stirbst? I don't know. Ich weiß es nicht. What do you think? Was glaubst du? Let him talk again. Und lass ihn widersprechen. It'll make him feel more comfortable. Und das, damit fühlt er sich noch mehr wohl. And then I have another question for you. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Oh yeah, I like this. I'm talking. Another question. Good. Ja, ich mag das. Ich kann reden. But would you say if I told you that God loves you? Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass Gott dich liebt? And he knows how many hairs are on your head. Und er weiß sogar, wie viele Haare du im Kopf hast. This is the most awesome thing that we could experience on this planet. Das ist das Großartigste, was wir erleben könnten hier auf der Erde. Now, I am convinced, and I'll close with this. Und ich schließe jetzt damit ab, aber ich bin überzeugt. Absolutely convinced that when we get to heaven, Ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn wir in den Himmel kommen, our biggest regret, dass unsere größte Bedauern is that we did not open our mouth enough. Dass wir unseren Mund nicht oft genug geöffnet haben. We just didn't share Christ. Dass wir nicht von Jesus erzählt we haben. Just thought, hey, look, this guy's not interested. Dass wir gedacht haben, nein, der interessiert sich this nicht. This guy's gonna think I'm a weirdo. Ich glaube, der Typ glaubt dann, dass ich komisch bin. You don't know that. Du weißt das nicht. You can come to the door and ring the doorbell. Kannst du zu hingehen und anläuten? How you doing? Where you from? Wie geht's dir? Woher kommst yeah, du? I'm a doctor too. Ich bin auch Arzt. Yeah, I also work with a great church on the weekend. Ich arbeite in einer großartigen Gemeinde am Wochenende. Just throw something out, see if they bite. Und wirf einfach etwas aus und schau nach, ob jemand anbeißt. If they bite, you're in the door. Und wenn sie anbeißen, bist du in der Tür. I'm in. And they're talking about my conversation. Und sie sprechen über dieses Gespräch. And now with wisdom I will direct them to the love of God. Und mit Weisheit führe ich sie hin zur Liebe Gottes. If every one of us did this, und wenn jeder von uns das machen würde, we could reach the city. Könnten wir diese ganze Stadt erreichen. We could have an incredible revival. Dann könnten wir eine unglaubliche Erweckung haben. We would have so many people to minister to. Es gibt so viele Menschen, denen wir dienen sollten. We wouldn't know where to put them. Und wir wissen gar nicht, wo wir sie hinstellen sollen. We'd have to call other churches and say, "Hi, this is I'm Rob Prokop from CEG." Hallo, hier spricht Rob Prokop von der CEG. I got a problem. Wir haben ein Problem. Maybe you can help me. We got like 100 too many people coming to church. Wir haben ungefähr 100 Menschen zu viel in der Gottesdienst. Could you take 100 people in your church? Könnten wir 100 von diesen Leuten zu eurer Gemeinde platzieren? That's great, thank you. Das ist großartig, okay, danke. That's one. Okay, how about? Hi, this is Rob Prokop. Da nächste Gemeinde. Hallo, hier ist Rob Prokop. We got a problem. We got like 50 extra people from your district. Could you take them for us? Wir haben 50 Leute extra aus eurem Bezirk. Könnt ihr sie that's übernehmen? Probably the problem we would have. Und das wäre vielleicht dann das Problem, das wir haben könnten. But every single one of us aber jeder einzelne von uns is an evangelist in the broadest sense of the word. Ist ein Evangelist im weitesten Sinne des Wortes. I'm not an evangelist. Ich bin kein Evangelist. But I've done the work of one. Aber ich habe die Arbeit von einem gemacht. I've watched them. I've learned from them. Ich habe sie beobachtet und ich habe von ihnen gelernt. You never let someone take you on some rabbit trail and debate them. Also du kannst sie nicht irgendwie zu so einer Hasenfährte führen und dann mit ihnen debattieren. You know where you're going. Du musst wissen, wo du hingehst. I'm taking them to the love of God. Ich führe sie zur Liebe Gottes hin. Now, jetzt. I have a question. I like that. Ich habe eine Frage. I know you're a professor from the university. Ich weiß, dass du Professor auf der Uni bist. And I know you're very intelligent. Und ich weiß, dass du sehr intelligent bist. And you're very philosophical. That's very impressive. Und du bist sehr, also gelehrt. And very impressive. Und sehr beeindruckend. I just have a question. I don't mean to interrupt you. Ich will dich nicht unterbrechen, aber ich habe nur eine Frage. What would you say if I told you God loved you? Was würdest du dazu sagen, wenn ich dir erzähle, dass Gott dich liebt? What is he going to do with that? Was macht er dann damit? And you tell him that in the Holy Spirit. Und du erzählst ihm das im Heiligen Geist. You look him in the eyes and you tell him that with the love of God. Du schaust ihn in die Augen und du erzählst ihm das mit der Liebe Gottes. The Holy Spirit is working in this world far beyond anything that we would imagine. Der Heilige Geist arbeitet in der Welt weit mehr, als wir uns das vorstellen können. Last week, one of my neighbors, the kids were playing with the dog in the Hof. Letzte Woche waren meine Nachbarn, da haben die Kinder mit meinem Hund im Hof gespielt. And they were screaming. They were sie haben geschrien. And this one neighbor came out and started yelling at us. Das reicht. Und einer der Nachbarn kam raus und schrie uns an. Das reicht. Das reicht. I said, okay, I'm sorry. Okay. Ich habe dann gesagt, okay, es tut mir leid. Another neighbor comes out. Ein anderer Nachbar kommt raus. Sie hat das immer gemacht. Sie ist so. Sie hat das immer gemacht. Sie kommt immer raus und schreit die Kinder. Talking about this neighbor. Und sie spricht über diese andere Nachbarin. And then she says, she's a Christian. Und dann sagt sie, sie ist ein Christ. And if she goes to heaven, then I want to go to hell. Und wenn sie in den Himmel kommt, dann will ich in die Hölle gehen. And I thought, I was speechless. Und ich war sprachlos. And I thought, I should have stepped through the door. Und ich habe gedacht, ich sollte durch die Türe gehen. I didn't know what to say, and I said, "Ah!" Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. So I said, "Lord, if she says that again, I'm going to go right through the door." Und ich habe gesagt, Herr, wenn sie nochmal so was sagt, dann komme ich direkt durch die so Tür. So we're in the hallway, and there she is again, and she says again. Und dann sind wir im Gang, und dann sagt sie es noch einmal. She says, "I just want to say again, if that woman goes to heaven, I want to go to hell. Jesus sagt zu mir, ich sag's dir nochmal, wenn sie in den Himmel geht, dann gehe ich in die Hölle. And I just went right in the door. I said. Und ich bin direkt durch die Tür gegangen. I said, let's just talk about that for a moment. You want to come in? So she came in. She's like almost 70 years old. So und ich habe gemeint, hey, wollen wir kurz darüber sprechen? Komm einfach rein und sie ist gekommen. I shared Christ with her for 1.5 hours. Und ich habe 1.5 Stunden lang von Jesus erzählt. That's the second neighbor in the house now, number two. Das ist der zweite Nachbar in diesem Haus. I prayed for this for 2 years and nothing happened. Und ich habe schon für 2 Jahre dafür gebetet und nichts ist passiert. And now it's starting to happen. Und jetzt passiert es schon langsam. We have to throw some bait out. Und wir müssen einfach so Köder rauswerfen. Be wise. Und seid schlau. Like Jesus was. So wie Jesus es war. Hey, can you give me some water? Hey, kannst du mir ein bisschen Wasser geben? He knew exactly what he was going to do. Er wusste genau, was er machen wird. She's there, he's there. Sie ist da und er sitzt da. Can you give me some water? Hey, kannst du mir das Wasser geben? Why are you talking to me? Warum sprechen Sie mich an? If you knew who I was, you'd ask me for living water. Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich nach lebendigem Wasser fragen. As soon as she opened her mouth, he just went right in. Und sobald sie den Mund geöffnet hat, ist er direkt reingegangen. This is what we need to do. Und genau das müssen wir machen. On the tram. Hi, how you doing? In der BIM, im Zug. Hey, can I sit here? Kann ich hier neben Ihnen sitzen? You look like you're busy. Das sieht schon sehr beschäftigt aus. Yeah, I have a lot of work to do. Ja, ich habe viel Arbeit zu what tun. What do you do? Was machen Sie? I'm a lawyer. Ich bin Anwalt. Oh, really? Wirklich? Oh, what do I do? Was ich mache? Oh, I mean, I work in the kindergarten. Ich arbeite im Kindergarten. And the weekends I'm involved with an awesome church. Und am Wochenende bin ich in einer großartigen Gemeinde involviert. And all he has to say is church. Und du musst es sagen, vielleicht Gemeinde. And you're in. Und dann bist du drinnen. There you are now. Just be wise. Und jetzt sei schlau. And be meek. Und sei sanftmütig. Let him do 95% of the talking. Lass ihm 95% vom Reden. You just direct it. Und du dirigierst es until nur. The moment comes and you just drop the love of God in his lap. Also bis der Moment kommt, wo du ihm die Liebe Gottes in den Schoß wirfst. I like what you're saying, but I have not experienced it. Und er sagt vielleicht, hey, mir gefällt das, was Sie sagen, aber ich habe das noch nicht erfahren. Because you have to be forgiven of your sin. Und dann sagst du, ja, vielleicht, du musst vorher deine Sünde vergeben werden. And I said to this guy, I said, do you sin? Und dann habe ich ihn gefragt, sündigst du? He says, oh yeah. Und er sagt, ja. They know. Sie wissen es.